Im Grenzgebiet zu Irak und Syrien haben sich beide Seiten ein vierstündiges Feuergefecht geliefert. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu hatten Anhänger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK das Feuer in der türkischen Grenzstadt Silopi eröffnet. Sie sollen auf Polizisten und Bauarbeiter geschossen haben, die gerade dabei waren, einen Graben wieder zuzuschütten. Dieser war von den kurdischen Kämpfern offenbar ausgehoben worden, um ein Vorrücken der türkischen Sicherheitskräfte zu verhindern. Dabei sollen noch bis zu 10 Menschen verletzt worden sein, berichtet die Agentur Dogan. Pro-kurdische Abgeordnete berichteten zudem, dass bei einem Angriff der türkischen Luftwaffe Anfang August 8 türkische Zivilisten getötet wurden. 27 weitere sollen verletzt worden sein. Die türkische Regierung hatte erklärt, der Angriff habe kurdischen Rebellen gegolten. Seit Ende Juli eskaliert die Gewalt zwischen Kurden und der türkischen Regierung wieder. Auslöser dafür war der Selbstmordanschlag eines Anhängers der Terrorgruppe IS in Suruç. Als Vergeltung ermordete die PKK 2 türkische Polizisten. Die Arbeiterpartei wirft der türkischen Regierung vor, den IS zu unterstützen.